verpestet, Politiker sind ein die schweinige Mäste. Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Die Geschichte ist blutig, denn Deutsche sind mutig, auf der Herde sind sie stolz, Deutsche sind sie stolz. Und Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland ist tot. Und schon längst zu spät, Deutschland ist ein Land, das jetzt untergeht.